Übung 2. Beispiel. Wir kommen aus China. Er kommt nicht aus China. Er kommt nicht aus China. Er kommt nicht aus China. Und jetzt Sie. Wir kommen aus China. Er kommt nicht aus China. Wir wohnen in Berlin. Er wohnt nicht in Berlin. Ich arbeite bei der Post. Er arbeitet nicht bei der Post. Du verstehst alles. Er versteht nicht alles. Maria hört gerne CDs. Er hört nicht gerne CDs. Ich mache gerne Hausaufgaben. Er macht nicht gerne Hausaufgaben. Wir tanzen Tango. Er tanzt nicht Tango. Sie gehen in die Disco. Er geht nicht in die Disco.